1. Das Wort des Herrn wird ernüten min gerichtet und lautet y fold. 2. Menschensohn, richte deinen Blick gegen das Gebirge sehe und verkündige ein prophetisch Botschaft gegen dieses Gebiet. 3. Sprich zu ihm, so spricht Gott, der Herr, ich erkläre zu deinem Gegner, Gebirge sehe, und werde mein Macht gegen dich einsetzen, am dich in ein einsame Wust zu verwandeln. For ich werde dein Stadt in Trümmer legen, so dass du vollständig verrodest, damit du schließlich erkennest, dass ich der Herr bin. 5. Da du ein unaufhörliche Feindschaft gegen die Israeliten hegtest und sie in der Zeit ihres Unglücks, als ihr should endgültig bestraft word, der Gewalt des Schwerts überließest. 6. Darum schwor ich bei meinem Leben, spricht Gott, der Herr, du hast dich der Blutschuld schuldig gemacht, weshalb der Tod dich nun verfolgen word. 7. Ich werde das Gebirge sehe in ein Volkamin einod verwandeln und darf sorgen, dass dort jegliche Reiswerke am Erliegen kommt. 8. Dein Berger werde ich mit den Korpen der Gefallenen füllen, auf deinen Hügeln, in deinen Talen und in all deinen Wasserlaufen werden die Opfer des Kriegs liegen. 9. Ich werde dich für immer in ein Wasterne verwandeln, in der Dein Stadt unbewohnt bleiben, damit erkennt, dass ich der Herr bin. 10. Du hast behauptet, dass die bei den Volker und Irlande die gehören sollten, obwohl ich, der Herr, dort gegenwärtig war. 11. Die Schald wird ich so handeln, y es deinem Zorn und deinem Hass entspricht, und mich dir gegenüber als Richter offenbaren, wenn ich mein Urteil vollstreck. 12. Dann wirst du einsehen, dass ich all den Lasterungen gehort habe, mit denen du über die Berge Israels gespottet und sie als Butte betrachtet ist. 13. Hat juk mit juren werten gegen mich aufgelent und juren hochmarte fenzer schau gestellt, was mir keenswegs entgangen ist. 14. So spricht Gott, der Herr, genauso wie du dich über die Verwastung meines Lands gefreutest, werd ich nun mit dir verfahren. 15. Weil du über den Untergang des Erbes Israels gejubeltest, werd das Gebirge sehr und ganz Edom zur Wust werden, damit alle kennen, dass ich der Herr bin.